Gegen den Luxus der Langsamkeit. So hieß der Text, der die wirtschaftspolitische Wende des Gerhard Schröder markiert. Er erschien am 19. Mai 1997 im Spiegel und Schröder lobt darin die Innovationsfähigkeit der Amerikaner, nennt Bill Gates und Al Gore, zitiert Roman Herzog. Es mangelt an der Fähigkeit der Eliten, das als richtig Erkannte durchzukämpfen, sich notfalls dafür verprügeln zu lassen. Er träumt von deutschen Hightech-Firmen, von Wagniskapital für Existenzgründungen und er schreibt, soziale Stützpfeiler einzureißen, erzeugt Zukunftsangst und verringert die Bereitschaft, sich auf Visionen einzulassen. Jahre später, die Agenda 2010 war längst verabschiedet, schrieb der Spiegel in einer Rekonstruktion von Schröders Kanzlerschaft, dass der Text gar nicht von Schröder selbst stammte, sondern von drei Männern, die sich zutrauten, die deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik neu zu denken. Bodo Hombach, damals SPD-Abgeordneter im NRW-Landtag, Rolf Heinze, damals wissenschaftlicher Direktor an der Ruhr-Universität Bochum und Matthias Buchsteg, der heute Geschäftsführer des Bundesverbands Farbe ist und laut seinem Lebenslauf vorher in verschiedenen Interessenverbänden gearbeitet hat.